Man aß bis zum Abend. Wenn man vom Sitzen müde war, ging man zum Spazieren hinaus auf die Höfe oder in die Scheune, eine Partie Bouchon spielen. Dann kehrte man zurück an die Tafel. Gegen Ende schlief der eine oder andere ein und schnarchte. Beim Kaffee jedoch kamen alle wieder zu sich. Nun wurden Lieder angestimmt, Kraftproben gemacht, man stemmte Gewichte, ging unter dem Daumen hindurch, suchte Karren auf den Schultern hochzuheben, machte derbe Witzchen, küsste die Damen. Am Abend, beim Aufbruch, passten die bis an die Nüstern mit Hafer voll gefutterten Pferde kaum noch in die Deichsel. Sie schlugen aus, bäumten sich, das Zaumzeug riss, ihre Besitzer fluchten oder lachten, und die ganze Nacht sah man im Mondenschein auf den Straßen der Umgebung rasende Kariolen, die in gestrecktem Galopp dahinjagten, in den Wasserrinnen hüpften, über Kubikmeter Schotter sprangen, sich in den Böschungen verfingen, mit Frauen, die sich aus der Wagentür lehnten, um in die Zügel zu greifen. Wer in Les Bertaux blieb, verbrachte die Nacht trinkend in der Küche. Die Kinder schliefen unter den Bänken. Die Braut hatte ihren Vater gebeten, man möge sie verschonen mit den üblichen Späßen. Doch einer von ihren Cousins, ein Fischhändler, er hatte als Hochzeitsgeschenk sogar ein Seezungenpaar mitgebracht, wollte schon mit dem Mund Wasser durchs Schlüsselloch pusten, als Vater Roh gerade noch rechtzeitig dazukam, um es zu verhindern, und ihm erklärte, die würdige Stellung seines Schwiegersohns verbiete solche Ungebührlichkeiten. Der Cousin ließ sich von diesen Gründen indes nur schwer überzeugen. Im Stillen warf er Vater Roh Hochnäsigkeit vor, und er setzte sich in eine Ecke zu vier oder fünf anderen Gästen, die bei Tisch zufällig mehrmals mindere Stücke vom Fleisch abgekriegt hatten, sich darum ebenfalls schlecht behandelt fühlten, über ihren Gastgeber tuschelten und in verhüllten Worten seinen Ruin herbeiwünschten. Die alte Madame Bovary hatte den ganzen Tag lang den Mund nicht aufgemacht. Man hatte sie weder beim Kleid der Schwiegertochter um Rat gefragt, noch bei der Speisenfolge. Sie zog sich früh zurück. Anstatt es ihr gleich zu tun, ließ ihr Mann Zigarren aus Saint-Victor kommen und rauchte bis zum Morgengrauen. Dazu trank er Grocks mit Kirsch, eine der Versammlung unbekannte Mixtur, die ihm noch höheres Ansehen verschaffte. Charles war kein geborener Possenreißer. Während der Hochzeit hatte er nicht geglänzt. Er antwortete ziemlich ungeschickt auf Spott, Wortspiele, Zweideutigkeiten, Glückwünsche und schlüpfrige Reden, die man pflichtgemäß schon bei der Suppe auf ihn abschoss. Am nächsten Tag hingegen wirkte er wie ausgewechselt. Ihn hätte man viel eher für die Jungfrau vom Vorabend halten können, während die frisch Vermählte nichts erkennen ließ, was Rückschlüsse erlaubte. Auch den größten Schelmen fiel keine Bemerkung ein, und wenn sie vorbeikam, musterten alle sie mit maßloser Gespanntheit. Charles jedoch verbarg nichts. Er nannte sie »meine Frau«, duzte sie, erkundigte sich bei jedem nach ihr, suchte sie überall, und oft zog er sie hinaus auf die Höfe, wo man ihn von Weitem sah, zwischen den Bäumen, wie er ihr den Arm um die Taille legte, halb über sie gebeugt weiterging und mit dem Kopf die Spitzenrüsche an ihrer Corsage zerknitterte. Zwei Tage nach der Hochzeit verabschiedeten sich die Eheleute. Charles konnte wegen seiner Kranken nicht länger verweilen. Vater Rouault ließ sie in seiner Kariole nach Hause bringen und begleitete sie höchstpersönlich bis Vassonville. Hier umarmte er seine Tochter ein letztes Mal, stieg aus und machte sich wieder auf den Weg. Nachdem er circa 100 Schritt gegangen war, blieb er stehen, und als er die entschwindende Kariole sah, deren Räder sich im Staube drehten, tat er einen tiefen Seufzer. Er dachte zurück an seine eigene Hochzeit, die frühere Zeit, die erste Schwangerschaft seiner Frau. Auch er war sehr vergnügt gewesen an jenem Tag, da er sie von ihrem Vater mitgenommen hatte in sein Haus, als sie hinter ihm auf dem Pferd saß und mit ihm über den Schnee trabte. Denn es war um die Weihnachtszeit und das Land war ganz weiß. Sie hielt ihn mit einem Arm umfangen, am anderen hing ihr Korb. Der Wind zerrte an den langen Spitzen ihres Kopfschmucks aus dem Pays de Caux, die hin und wieder seinen Mund berührten, und wenn er den Kopf drehte, sah er neben sich auf seiner Schulter ihr rosiges Gesichtchen, das still vor sich hin lächelte unter der breiten Goldborte der Haube. Um sich zu wärmen, steckte sie ihm von Zeit zu Zeit die Finger unter den Rock. Wie lange war das alles her? Ihr Sohn wäre jetzt schon 30 Jahre alt. Nun blickte er hinter sich, er sah nichts auf der Straße. Er fühlte sich traurig wie ein Haus ohne Möbel. Und da sich in seinem von Suff und Schlemmerei benebelten Hirn die zärtlichen Erinnerungen mit schwarzen Gedanken mischten, bekam er für eine Minute Lust, bei der Kirche vorbeizuschauen. Da er jedoch Angst hatte, ihr Anblick könnte ihn noch trauriger stimmen, lief er schnurstracks heim. Monsieur und Madame Charles kamen gegen 6 nach Tostes. Die Nachbarn stellten sich ans Fenster, um die neue Frau ihres Arztes zu sehen. Das alte Dienstmädchen erschien, begrüßte sie feierlich, entschuldigte sich, weil das Essen nicht fertig war, und bat Madame, sie möge doch einstweilen ihr Haus in Augenschein nehmen. Die Backsteinfassade grenzte direkt an die Gasse, oder vielmehr an die Landstraße. Hinter der Tür hingen ein Mantel mit schmalem Kragen, Zügel, eine schwarze Ledermütze und in einer Ecke auf dem Boden lag ein paar Gamaschen voll angetrocknetem Schlamm. Rechter Hand befand sich die große Stube, das heißt der Raum, wo gegessen wurde und wo man sich aufhielt. Eine kanariengelbe Tapete, am oberen Rand verziert von einer Girlande aus blassen Blumen, bebte in ihrer ganzen Länge auf der schlecht gespannten Leinwand. Weiße Kalikovorhänge, eingefasst mit einer roten Borte, überkreuzten sich an den Fenstern, und auf dem schmalen Kaminsims blinkte eine Pendeluhr mit dem Haupt des Hippokrates zwischen 2 versilberten Leuchtern unter eiförmigen Glasglocken. Auf der anderen Seite des Flurs befand sich Charles' Arbeitszimmer, ein kleiner, etwa 6 Schritt breiter Raum mit einem Tisch, 3 Stühlen und einem Bürosessel. Die unaufgeschnittenen Bände des Dictionnaire des Sciences Médicales, deren Broschur freilich gelitten hatte im Zuge der durchlebten Verkäufe und Weiterverkäufe, waren fast der einzige Schmuck auf den 6 Brettern eines Bücherschranks aus Tannenholz. Der Geruch von Einbrenne drang während der Sprechstunden durch die Wand, und genauso hörte man in der Küche die Kranken husten und ihre Geschichte hersagen. Danach kam, direkt auf den Hof hinausgehend, wo auch der Pferdestall war, ein großer, verwahrloster Raum, der einen Backofen besaß und jetzt als Holzschuppen diente, als Speisekammer, als Vorratslager, angefüllt mit altem Trödel, leeren Fässern, ausgedientem Ackergerät und einem Haufen anderer staubiger Dinge, deren Verwendungszweck unmöglich zu erraten war. Der Garten, eher lang als breit, verlief zwischen 2 von Aprikosenspalieren überdeckten Lehmmauern bis zu einer Dornenhecke, die ihn von den Feldern trennte. In der Mitte stand eine Sonnenuhr aus Schiefer auf einem gemauerten Sockel. 4 Rabatten mit kärglichen wilden Rosen umrahmten symmetrisch das nützlichere Beet der ernstzunehmenden Pflanzen. Ganz hinten unter den Fichten las ein gipserner Pfarrer in seinem Brevier. Emma stieg hinauf zu den Zimmern. Das erste war nicht möbliert. Das zweite jedoch, das Schlafzimmer der Eheleute, hatte ein Mahagonibett in einem Alkoven mit roter Draperie. Ein Kästchen aus Muscheln schmückte die Kommode, und auf dem Sekretär am Fenster stand in einer Karaffe ein Strauß Orangenblüten, zusammengebunden mit weißen Satinbändern. Es war ein Brautstrauß, der Strauß der anderen. Sie betrachtete ihn. Charles merkte es. Er nahm ihn und trug ihn auf den Dachboden, während Emma, in einem Lehnstuhl sitzend, ihre Sachen wurden um sie herum abgestellt, an ihren eigenen Hochzeitsstrauß dachte, der in einen Karton gepackt war, und sich versonnen fragte, was aus ihm würde, sollte sie zufällig sterben. In den ersten Tagen war sie damit beschäftigt, über Veränderungen in ihrem Haus nachzugrübeln. Sie entfernte die Glasglocken an den Leuchtern, ließ neue Tapeten kleben, die Treppe streichen und im Garten Bänke zimmern, rund um die Sonnenuhr. Sie fragte sogar, was sie tun müsse, um ein Becken mit Springbrunnen und Fischen zu bekommen. Und schließlich fand ihr Mann, der wusste, wie gern sie spazieren fuhr, einen Bock aus zweiter Hand, der mit neuen Laternen und Kotschutz aus abgestepptem Leder fast einem Tilbury glich. Er war also glücklich und sorgte sich um nichts auf der Welt. Ein Essen zu zweit, eine Spazierfahrt abends auf der Landstraße, ihre Hand, wenn sie über ihr glatt gescheiteltes Haar fuhr, der Anblick ihres Strohhuts, der an einem Fensterriegel hing, und vieles andere, hinter dem Charles niemals Freude vermutet hatte, bildeten jetzt sein beständiges Glück. Frühmorgens im Bett und Kopf an Kopf auf dem Kissen beobachtete er, wie das Sonnenlicht durch den Flaum ihrer hellen Wangen glitt, die halb versteckt waren unter den gefalteten Flügeln ihres Häubchens. Aus so großer Nähe wirkten ihre Augen größer, vor allem wenn sie beim Erwachen die Lider mehrmals auf- und niederschlug. Schwarz im Schatten und dunkelblau im strahlenden Licht besaßen sie etwas wie übereinanderliegende Farbschichten, die auf dem Grund finsterer waren und zur schimmernden Oberfläche hin immer klarer. Sein Auge verlor sich in diesen Tiefen, und er sah darin sein winziges Bild bis zu den Schultern mit dem Tuch um den Kopf und dem halboffenen Hemd. Er stand auf. Sie trat ans Fenster, um ihn fortreiten zu sehen, und hier verharrte sie, aufgestützt zwischen zwei Geranientöpfen, gehüllt in ihren Morgenrock, der lose um sie herabfiel. Auf der Straße schnallte Charles am Eckstein seine Sporen fest, und sie redete von oben herab weiter mit ihm, zupfte dabei mit dem Mund ein Stückchen Blüte oder Grünes, blies es hinab, so dass es in der Luft tanzte, schwebte, Halbkreise beschrieb wie ein Vogel und sich, bevor es zu Boden fiel, in der ungekämmten Mähne der alten weißen Stute verfing, die reglos vor der Tür wartete. Wenn Charles auf dem Pferd saß, warf er ihr eine Kusshand zu. Sie winkte zurück. Sie schloss das Fenster. Er ritt fort. Und dann auf der Landstraße, die ihr langes, staubiges Band endlos ausrollte, in Hohlwegen, über denen sich die Bäume zu einer Laube wölbten, auf Pfaden, wo das Korn ihm bis an die Knie reichte, die Sonne auf den Schultern und die Morgenluft in der Nase, das Herz erfüllt von den Seligkeiten der Nacht, das Gemüt ruhig, das Fleisch zufrieden, trabte er dahin, grübelnd über sein Glück, wie einer, der nach dem Essen herumkaut auf dem Geschmack der Trüffel, die er verdaut. Was hatte er bisher schon Gutes gehabt im Leben? Seine Zeit im College, wo er eingeschlossen war zwischen den hohen Mauern, allein unter seinen Kameraden, die reicher oder im Unterricht besser waren als er, die ihn wegen seiner Aussprache verlachten, die über seine Kleider spotteten und deren Mütter mit Kuchen im Muff ins Besuchszimmer kamen, oder später, als er Medizin studierte und nie Geld genug im Beutel hatte, um irgendeine kleine Arbeiterin zum Kontertanz einzuladen, die seine Liebste geworden wäre. Danach hatte er 14 Monate mit der Witwe gelebt, deren Füße im Bett kalt waren wie Eis. Doch jetzt besaß er fürs ganze Leben diese hübsche Frau, die er anbetete. Die Welt war nicht größer für ihn als der seidige Kreis ihres Unterrocks. Und er machte sich Vorwürfe, sie nicht zu lieben. Er wollte sie wiedersehen. Schnell kehrte er heim, lief die Treppe hinauf, pochenden Herzens. Emma war in ihrem Zimmer beim Ankleiden. Auf leisen Sohlen trat er näher, küsste sie auf den Rücken. Ihr entfuhr ein Schrei. Er konnte nicht anders. Ständig berührte er ihren Kamm, ihre Ringe, ihr Fichu. Manchmal drückte er ihr dicke Küsse schmatzend auf die Wangen, oder er bedeckte mit kleinen Küssen endlos ihren ganzen nackten Arm, von den Fingerspitzen bis zur Schulter. Und sie stieß ihn zurück, halb freundlich, halb verstimmt, wie man ein Kind behandelt, das am Rockzipfel hängt. Vor der Heirat hatte sie geglaubt, Liebe zu empfinden. Weil jedoch das Glück, das aus dieser Liebe hätte folgen sollen, nicht kam, musste sie sich wohl getäuscht haben, dachte sie. Und Emma suchte herauszufinden, was man im Leben eigentlich verstand unter den Worten Seligkeit, Leidenschaft und Rausch, die ihr so schön erschienen waren in den Büchern. Sie hatte Paul und Virginie gelesen und sie hatte geträumt von dem Bambushäuschen, dem Neger Domingo, dem Hund Fidel, vor allem aber von der süßen Freundschaft eines liebevollen kleinen Bruders, der einem Beeren holt von großen Bäumen höher als Kirchtürme oder barfuß über den Sand läuft und ein Vogelnest herbeiträgt. Als sie 13 wurde, brachte ihr Vater sie persönlich in die Stadt, um sie in die Klosterschule zu geben. Sie logierten in einem Gasthof im Viertel Saint-Gervais, aßen beim Souper von bemalten Tellern, auf denen die Geschichte der Mademoiselle de la Vallière dargestellt war. Die erläuternden Bildunterschriften, hier und da von scharfen Messern zerkratzt, verherrlichten die Religion, die Empfindsamkeit des Herzens und den Prunk bei Hofe. In der ersten Zeit war sie weit davon entfernt, sich im Kloster zu langweilen, sondern fühlte sich wohl in Gesellschaft der Schwestern, die sie zu ihrem Amüsement in die Kapelle führten, wohin man vom Refektorium über einen langen Flur gelangte. Sie spielte sehr wenig in den Pausen, begriff den Katechismus gut und bei schwierigen Fragen antwortete sie immer dem Herrn Vikar. Während sie nun so dahin lebte, ohne hinauszukommen aus dem lauen Schulklima zwischen diesen weißgesichtigen Frauen, die Rosenkränze mit Messingkreuzen trugen, ließ sie sich langsam einlullen von der mystischen Trägheit, die dem wohlriechenden Altar entströmt, den kühlen Weihwasserbecken und funkelnden Wachskerzen. Anstatt der Messe zu folgen, betrachtete sie in ihrem Buch die von Himmelsblau umrandeten heiligen Bildchen, und sie liebte das kranke Schaf, das von spitzen Pfeilen durchbohrte heiligste Herz Jesu oder den armen Heiland, der auf dem Weg unter seinem Kreuz zusammenbricht. Sie bemühte sich zur Kasteiung einen ganzen Tag nichts zu essen. Sie suchte in ihrem Kopf nach irgendeinem Gelübde, das sie hätte erfüllen können. Wenn sie zur Beichte ging, erfand sie kleine Sünden, um länger zu bleiben, im Dunkeln kniend, die Hände gefaltet, das Gesicht nahe beim Gitter im Geflüster des Priesters. Bilder wie himmlischer Bräutigam, Gemahl, Geliebter und ewige Vermählung, die in Predigten immer wieder vorkommen, bescherten ihr tief in der Seele unverhoffte Wonnen. Abends vor dem Gebet wurde im Arbeitssaal aus frommen Büchern vorgelesen. Das konnte unter der Woche die Zusammenfassung einer biblischen Geschichte sein oder die Reden des Abbé Fraissinous oder Sonntagsstellen aus dem Geist des Christentums zur Erholung. Wie lauschte sie die ersten Male dem klangvollen Lamento romantischer Melancholie, das sich überall wiederholt, auf der Welt und in der Ewigkeit? Hätte sie ihre Kindheit im Hinterzimmer eines Ladens in irgendeinem Krämerviertel verbracht, dann wäre sie vielleicht anfällig gewesen für die lyrischen Exzesse der Natur, die im Allgemeinen nur über die Verdolmetschung der Schriftsteller zu uns dringen. Doch ihr war das Landleben nur allzu vertraut. Sie kannte das Geblök der Herden, die Milch, die Pflüge. An stille Szenarien gewöhnt interessierten sie im Gegenteil die Bewegten. Sie liebte das Meer nur wegen der Stürme und das Grün einzig und allein, wenn es Schütter spross zwischen Ruinen. Sie musste aus den Dingen eine Art von persönlichem Gewinn ziehen können und sie verwarf als unnütz alles, was nicht den unmittelbaren Bedürfnissen ihres Herzens diente, denn sie war eher sentimental als künstlerisch veranlagt und suchte Gefühle, nicht Landschaften. Es gab im Kloster eine alte Jungfer, die jeden Monat für 8 Tage kam und beim Ausbessern der Wäsche half, vom Erzbischof protegiert, weil sie einer großen, unter der Revolution zugrunde gerichteten Adelsfamilie angehörte, aß sie im Refektorium am Tisch der Schwestern und hielt nach der Mahlzeit mit ihnen ein Schwätzchen, bevor sie wieder an ihre Näherei ging. Oft stahlen sich die Zöglinge aus dem Arbeitssaal, um sie zu besuchen. Sie konnte galante Lieder des vorigen Jahrhunderts auswendig und sang halblaut, während ihre Nadel eifrig zustach. Sie erzählte Geschichten, wusste Neuigkeiten zu berichten, machte Besorgungen in der Stadt und lieh den Großen heimlich Romane, von denen sich immer irgendeiner in ihrer Schürzentasche fand und die das gute Fräulein selber in den Arbeitspausen kapitelweise verschlang. Da gab's nur Liebschaften, Liebhaber, Liebhaberinnen, verfolgte Damen, die in einsamen Lusthäuschen ohnmächtig, Kutscher, die auf allen Poststationen ermordet, Pferde, die auf jeder Seite zu Schanden geritten wurden, Waldesdunkel, Herzensqual, Schwüre, Schluchzer, Tränen und Küsse, Nachen im Mondenschein, Nachtigallen im Gehölz, Herren, so tapfer wie Löwen, so sanft wie Lämmer, so tugendhaft wie keiner ist, stets wohlgekleidet und deren Zähren fließen wie aus Krügen. 6 Monate lang machte sich die 15-jährige Emma die Hände schmutzig am Staub der alten Lesekabinette. Mit Walter Scott entflammte sie dann für Historisches, träumte von Truhen, Wachstuben und Minnesängern. Gerne hätte sie auf einem alten Rittergut gelebt, wie jene Burgherrinnen mit den langen Korsagen, die ihre Tage unter dem Dreipass der Spitzbogenfenster verbrachten, den Ellbogen aufs Gemäuer, das Kinn in die Hand gestützt, und spähten, ob aus weiter Ferne ein Reiter mit weißer Feder herangaloppierte auf schwarzem Ross. In jener Zeit verehrte sie Maria Stuart und huldigte voll Überschwang berühmten oder leidgeprüften Frauen, Jeanne d'Arc, Heloise, Agnès Sorel, die Belle Ferronnière und Clémence Isaure leuchteten für sie wie Kometen in der finsteren Unermesslichkeit der Geschichte, wo noch hier und da, jedoch verlorene im Dunkel und ohne jede Verbindung untereinander, Ludwig der Heilige mit seiner Eiche und der sterbende Bayard hervorstachen, ein paar Grausamkeiten Ludwigs des XI., ein bisschen Bartholomäusnacht, der Helmbusch des Bernet und immer wieder die Erinnerung an die bemalten Teller zu Ludwigs des 14. Ruhm.